Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach den Werken des Landes Ägypten, darinnen ihr gewohnet habt, auch nicht nach den Werken des Landes Kanaan, darein ich euch führen will. Ihr sollt auch euch nach ihrer Weise nicht halten, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darinnen wandelt, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn welcher Mensch dieselbe tut, der wird dadurch leben, denn ich bin der Herr. Niemand soll sich zu seiner nächsten Blutsfreundin tun, ihre Scham zu blößen, denn ich bin der Herr. Du sollst deines Vaters und deiner Mutter Scham nicht blößen, es ist deine Mutter, darum sollst du ihre Scham nicht blößen. Du sollst deines Vaters Weibesscham nicht blößen, denn es ist deines Vaters Scham. Du sollst deiner Schwester Scham, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, daheim oder draußen geboren, nicht blößen. Du sollst deines Sohnes oder deiner Tochter Scham nicht blößen, denn es ist deine Scham. Du sollst der Tochter deines Vaters Weibes, die deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, Scham nicht blößen. Du sollst deines Vaters Schwester Scham nicht blößen, denn es ist deines Vaters nächste Blutsfreundin. Du sollst deiner Mutter Schwester Scham nicht blößen, denn es ist deiner Mutter nächste Blutsfreundin. Du sollst deines Vaters Bruders Scham nicht blößen, dass du sein Weib nehmest, denn sie ist deine Base. Du sollst deiner Schnur Scham nicht blößen, denn sie ist deines Sohnes Weib, darum sollst du ihre Scham nicht blößen. Du sollst deines Bruders Weibes Scham nicht blößen, denn sie ist deines Bruders Scham. Du sollst deines Weibes samt ihrer Tochter Scham nicht blößen, noch ihres Sohnes Tochter oder Tochter Tochter nehmen, ihre Scham zu blößen, denn es ist ihre nächste Blutsfreundin und ist ein Laster. Du sollst auch deines Weibes Schwester nicht nehmen, neben ihr ihre Scham zu blößen, ihr zuwider, weil sie noch lebet. Du sollst nicht zum Weibe gehen, weil sie ihre Krankheit hat, in ihrer Unreinigkeit ihre Scham zu blößen. Du sollst auch nicht bei deines nächsten Weibe liegen, sie zu besamen, damit du dich an ihr verunreinigest. Du sollst auch deines Samens nicht geben, dass es dem Molech verbrannt werde, dass du nicht entheiligest den Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Du sollst nicht bei Knaben liegen wie beim Weibe, denn es ist ein Greuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du mit ihm verunreiniget werdest. Und kein Weib soll mit einem Tier zu schaffen haben, denn es ist ein Greuel. Ihr sollt euch in dieser keinem verunreinigen, denn in diesem allen haben sich verunreinigt die Heiden, die ich vor euch her will ausstoßen. Und das Land ward dadurch verunreiniget. Und ich will ihre Missetat an ihnen heimsuchen, dass das Land seine Einwohner ausspeie. Darum haltet meine Satzungen und Rechte und tut dieser Gräuel keine, weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch. Denn alle solche Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren und haben das Land verunreiniget. Auf dass euch nicht auch das Land ausspeie, wenn ihr es verunreiniget, gleich wie es die Heiden hat ausgespien, die vor euch waren. Denn welche diese Gräuel tun, derer Seelen sollen ausgerottet werden von ihrem Volk. Darum haltet meine Satzung, dass ihr nicht tut nach den greulichen Sitten, die vor euch waren, dass ihr nicht damit verunreiniget werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeglicher fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn wollt Dankopfer tun, so sollt ihr opfern, dass ihm gefallen könnte. Aber ihr sollt es desselben Tages essen, da ihr es opfert, und des anderen Tages. Was aber auf den dritten Tag überbleibet, soll man mit Feuer verbrennen. Wird aber jemand am dritten Tage davon essen, so ist er ein Greuel und wird nicht angenehm sein. Und derselbe Esser wird seine Missetat tragen, dass er das Heiligtum des Herrn entheiliget, und solche Seele wird ausgerottet werden von ihrem Volk. Wenn du dein Land einerntest, sollst du es nicht an den Enden umher abschneiden, auch nicht alles genau aufsammeln. Also auch sollst du deinen Weinberg nicht genau lesen, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch fälschlich handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und entheiligen den Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Du sollst deinem Nächsten nicht Unrecht tun noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis an den Morgen. Du sollst den Tauben nicht fluchen. Du sollst dem Blinden keinen Anstoß setzen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin der Herr. Ihr sollt nicht Unrecht handeln am Gericht und sollst nicht vorziehen den Geringen noch den großen Ehren, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst kein Verleumder sein unter deinem Volk. Du sollst auch nicht stehlen wider deines Nächsten Blut, denn ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten strafen, auf dass du nicht seinethalben Schuld tragen müssest. Du sollst nicht rachgierig sein, noch Zorn halten gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Meine Satzungen sollt ihr halten, dass du dein Vieh nicht lassest mit anderlei Tier zu schaffen haben und dein Feld nicht besehest mit mancherlei Samen und kein Kleid an dich komme, das mit Wolle und Leinen gemenget ist. Wenn ein Mann bei einem Weibe liegt und sie beschläft, die eine leibeigene Magd und von dem Manne verschmiert ist, doch nicht erlöset noch Freiheit erlanget hat, das soll gestrafet werden, aber sie soll nicht sterben, denn sie ist nicht frei gewesen. Er soll aber für seine Schuld dem Herrn vor die Tür der Hütte des Stifts einen Widder zum Schuldopfer bringen. Und der Priester soll ihn versöhnen mit dem Schuldopfer vor dem Herrn über die Sünde, die er getan hat. So wird ihm Gott gnädig sein über seine Sünde, die er getan hat. Wenn ihr ins Land kommt und allerlei Bäume pflanzet, davon man isset, sollt ihr derselben Vorhaut beschneiden und ihre Früchte. 3 Jahre sollt ihr sie unbeschnitten achten, dass ihr sie nicht esset. Im 4. Jahr aber sollen alle ihre Früchte heilig und gepriesen sein dem Herrn. Im 5. Jahr aber sollt ihr die Früchte essen und sie einsammeln, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nichts mit Blut essen. Ihr sollt nicht auf Vogelgeschrei achten, noch Tage wählen. Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundumher abschneiden, noch euren Bart gar abscheren. Ihr sollt kein Mal um eines Toten willen an eurem Leibe reißen, noch Buchstaben an euch fetzen, denn ich bin der Herr. Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei halten, dass nicht das Land Hurerei treibe und werde voll Lasters. Meine Feier haltet und fürchtet euch vor meinem Heiligtum, denn ich bin der Herr. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern und forschet nicht von den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreiniget werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren, denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Lande wohnen wird, den sollt ihr nicht schinden. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht ungleich handeln am Gericht mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß. Rechte Waage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Kannen sollen bei euch sein, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführet hat, dass ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte haltet und tut, denn ich bin der Herr.